deine Gegenwart ist hier. So wunderbar. Weißt du, hier in Hamburg habt ihr ein super Nummernschild. Haha. Himmlische Herrlichkeit. Oder herrliche Hamburger, wie auch immer du willst. Oder einfach Haha, Freude Gottes. Wie auch immer. Halleluja. Seine Gegenwart ist das Kostbarste. Wisst ihr, ich habe vor einigen Jahren habe ich eine Vision gesehen. Und in dieser Vision habe ich gesehen, wie an ganz unterschiedlichen Orten, in Städten, in Dörfern, in Regionen, wie Menschen Hunger bekommen haben. Hunger nach dem Wirken Gottes. Hunger nach der Herrlichkeit Gottes. Hunger nach dem Himmel. Hunger nach all dem, was in der Bibel steht, was uns im neuen Bund durch das Erlösungswerk von Jesus eigentlich gehört. Hunger nach der Art von Leben, wie es die Apostelgeschichte beschreibt, dass es die Urgemeinde erlebt hat. Und ich habe gesehen, wie in ganz unterschiedlichen Orten Menschen Hunger bekommen haben danach, diese Herrlichkeit zu erleben. Und in diesem Hunger wurden sie von Gott zusammengezogen. Wie viele von euch wissen, dass wir alleine mit Gott nicht weit kommen? Wir brauchen einander. Amen. Wir sind bestimmt für die Gemeinschaft. Halleluja. Okay? Und in dieser Vision habe ich gesehen, wie diese hungrigen Söhne und Töchter zusammengezogen wurden. Und gemeinsam haben sie sich ausgestreckt, wirklich so wie wir heute Abend. Hände ausgestreckt, ja, oder Herzen, vor allen Dingen Herzen, das ist das Wichtigste. Die Hände ist auch gut, aber die Herzen ist das Wichtigste. Ausgestreckt mit diesem Hunger nach seiner Herrlichkeit und auch nach all dem Übernatürlichen, was darin enthalten ist. Sie waren wie die Kinder. Amen. Also wie die Kinder, nach dem Motto, alles Herr, was du hast, das will ich. Ob es alle immer verstehen oder nicht, ob es die Welt versteht oder nicht, ist egal, aber alles, was du hast, das will ich. Amen, alles, was nicht von dir ist, will ich nicht. Das war mein erstes Gebet, das ich gebetet habe, als ich in meinen ersten Gottesdienst kam, in dem einfach Gott wirklich gewirkt hat, so wie hier. Ja, und für mich war das damals völlig ungewohnt und ich dachte, wow, wo bin ich da gelandet? Ich war Theologiestudent und kannte das nicht und kam in diesen Gottesdienst und ich dachte, wow, ist ja heftig, die haben nicht mal Gesangbücher. Ja, weil das war, was ich kannte. Ja, du singst aus dem Gesangbuch dein Lied, aber da in diesem Gottesdienst, da hatten sie nicht mal Gesangbücher, sondern die standen im Lobpreis, haben da vorne Folien gehabt, so wie wir, und haben gesungen. Und ich dachte, wow, was ist hier? Das ist schon ein bisschen extrem, dachte ich. Und dann dachte ich so, soll ich wieder gehen? Vielleicht hast du es heute Abend auch gedacht, ich weiß ja nicht. Ne? Und dann habe ich so gezögert und dachte, ja, jetzt bin ich schon hier. Und dann dachte ich, okay, ich bete einfach ein Gebet, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, alles, was von dir ist hier, das will ich. Und alles, was nicht von dir ist, das will ich nicht. Amen. Und dann war ich locker. Amen. Weißt du, ich war hungrig. Nur das, was da geboten war, kannte ich nicht. Aber weißt du, der Punkt ist, wenn du hungrig bist nach Gott, dann wirst du immer da landen, wo Gott wirklich wirkt. Ja. Amen, weil du wirst es erkennen. Bevor der Gottesdienst zu Ende war, habe ich festgestellt und realisiert, oh, in diesem Gottesdienst ist doch mehr von Gott, als ich dachte am Anfang. Aber Gott hat gewirkt in diesem Gottesdienst. Unter anderem, ich stand im Lobpreis in diesem Gottesdienst, so wie wir heute im Lobpreis standen. Und ich kannte die Lieder ja nicht, also war ich nicht sehr beteiligt. Aber um mich herum haben sie alle den Herrn gepriesen, laut, stark den Herrn gepriesen. Und ich stehe so im Lobpreis da. Und plötzlich spüre ich, wie etwas hinten meinen Kopf hochläuft und zack, bumm, mein Kopf verlässt. Wieso? Also ich, seither weiß ich, was es heißt, wenn was ausfährt aus jemand. Amen. Ich weiß bis heute nicht, was da ausgefahren ist, aber ich weiß, da ist was ausgefahren, weil das habe ich mir nicht eingebildet. Und es hat mich im Lobpreis verlassen. In der Gegenwart Gottes. Vielleicht war es ein religiöser Geist, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall hat mich was verlassen. Und ich dachte, wow, was war das? Hatte ich noch nie erlebt. Halleluja. Und in dieser Vision, und das ist jetzt ein paar Jahre her, ich glaube etwa 10 Jahre, da hatte ich diese Vision. Und in dieser Vision, da habe ich gesehen, wie einfach diese hungrigen Söhne und Töchter Gottes zusammengezogen wurden. Und dieser gemeinsame Hunger hat sie eins gemacht. Und sie haben sich gemeinsam ausgestreckt. Und zu dem Hunger kam der Glaube an das Evangelium. Amen. Also Hunger und Glaube müssen immer zusammenkommen. Weil wenn du nur immer hungrig bist und oh Herr, ich bin so hungrig, aber du ergreifst nicht im Glauben die Verheißungen, die Gott für dich hat, das, was Gott alles schon für dich getan hat, dann bleibst du ewig einfach immer nur hungrig und irgendwann mal bist du frustriert und wirst depressiv. Amen. Aber weißt du, das volle Evangelium von Jesus Christus besagt, dass Jesus, der Sohn Gottes, in der Herrlichkeit des Vaters, diese Herrlichkeit verlassen hat, zu einem Menschensohn geworden ist, hier auf der Erde, außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, um stellvertretend für unsere Trennung von Gott zu sterben, so dass wir Söhne Gottes in der Herrlichkeit des Vaters werden können, die wir vorher getrennt waren. Und er hat gesagt, Jesus hat gesagt in Johannes 17, 22, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Amen. Und das habe ich gesehen in dieser Vision, wie sich, genau, ihr könnt ruhig ein bisschen Fenster aufmachen auch, oder? Oder ist euch, also mir ist gut warm. Ja, okay, also ihr könnt gern, wegen mir könnt ihr gern weiter aufmachen, also wie es euch gut tut, ja. Okay. Also in dieser Vision habe ich gesehen, wie die Söhne und Töchter Gottes sich in diesem Glauben versammelt haben, in diesem Hunger und in diesem Glauben, gemeinsam die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Amen. Und ich habe gesehen, wow, in dem Moment, wo sie sich versammelt haben, mit diesem gemeinsamen Hunger und mit diesem gemeinsamen Glauben, in dem Moment, wow, hat sich die Herrlichkeit Gottes manifestiert. Amen. Also es braucht nicht mehr. Also glaube dem vollen Evangelium, sei hungrig danach, das zu erleben, was es verheißt, und tu dich zusammen mit anderen, die hungrig sind, und die bereit sind, dem Wort Gottes zu glauben, was hast du, was kannst du? Amen. Ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Dem Wort Gottes zu glauben. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben. Und du wirst seine Wunderkraft erleben. Und das habe ich gesehen in dieser Vision. Diese Versammlungen wurden zu Zentren der Herrlichkeit Gottes, wo sich die Söhne und Töchter versammelt haben in diesen Zentren. Und gewaltige Wunder sind passiert. Amen, bis hin zu toten Auferweckungen. Halleluja. Wir haben schon ein paar tote Auferweckungen bei Glory Life erlebt, die letzte jetzt im Januar. Halleluja. Gewaltige Wunder sind passiert. Blinde Augen geöffnet. Taube Ohren geöffnet. Wir haben gerade gesehen, schon nicht komplett taub war es jetzt gerade, aber wir haben auch schon komplett taub. Wir waren jetzt vor ein paar Wochen, waren wir in Martinique, in der Karibik, und haben da eine Herrlichkeitskonferenz gemacht. Und ich sage euch, Gott hat mächtige, mächtige Wunder getan. Ein Mann, der hatte ein 99% taubes Ohr. Das heißt, er war taub, also so, wie man sagt, taub. Also er hat nichts gehört auf diesem Ohr. Und Gott hat sein Ohr komplett geöffnet. Junge Frau, auch komplett, die war komplett taub auf dem Ohr. Die war vollkommen baff, als Gott ihr Ohr geöffnet hat. Also Gott öffnet die tauben Ohren. Eine Frau war blind, ich habe ihr die Hand aufgelegt. Im Open Air, ja, die Hand aufgelegt, sie war blind und plötzlich sagt sie, ich kann dein Gesicht sehen, ich kann deine Kleidung sehen. Ja. Die Frau, die neben mir war, hat bestätigt, dass sie nichts sehen konnte. Gott hat die blinden Augen geöffnet. Die Lahmen gehen. Amen. Oh, so viele. Stöcke, die weggelegt werden. Krücken, was auch immer. Gott setzt die Lahmen frei. Warum? Weißt du, wenn seine Herrlichkeit sich manifestiert, dann sind Zeichen und Wunder die automatische Folge. Amen. Du kannst seine Herrlichkeit nicht von Wundern trennen. Das Einzige, was wichtig ist, dass du die Verheißungen ergreifst. Und Gott baut jetzt in dieser Zeit solche Zentren der Herrlichkeit. Das habe ich damals gesehen an verschiedenen Orten. Ich glaube, hier in Hamburg baut Gott so ein Zentrum der Herrlichkeit. Halleluja, Gott zieht die Hungrigen zusammen. Amen. Es ist so entscheidend. Diese Zentren der Herrlichkeit, ich habe das damals gesehen in dieser Vision, es können bestehende Gemeinden sein, die Gott neu anzündet, die Gott hungrig macht, wo die sagen, jawohl, wir gehen gemeinsam nach diesen Verheißungen. Und sie haben einen ganz neuen Zug entwickelt und die Hungrigen sind gekommen. Es können aber auch neue Gemeinden sein, die Gott gründet, einfach weil einfach die Hungrigen zusammenfinden, weil sie sagen, wir wollen mehr und wir können uns mit nichts anderem mehr zufrieden geben. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes erleben. Amen. Halleluja. Ist hier so jemand, der sagt, ja, ich will mehr, ich will die Herrlichkeit Gottes erleben. Halleluja. Weißt du, ich glaube, also Gottes Strategie, ich sag mal, wenn ich so nennen darf, Gottes Strategie in dieser Endzeit, wirklich den Standard aufzurichten. Also ich glaube, wir leben in Zeiten, die ein bisschen zu vergleichen sind mit den Zeiten von Nehemia im Alten Bund. Der Alte Bund ist ja ein Vorschatten, ja, für den Neuen Bund. Und zur Zeit von Nehemia war es so, dass die Mauern von Jerusalem, und Jerusalem ist ja ein Symbol im Alten Testament, wenn du es auf das Neue überträgst, ist ein Symbol für die Gemeinde Jesu. Und da konntest du sehen, bei Nehemia kannst du sehen, die Mauern Jerusalems, die lagen da nieder sozusagen. Die waren mit Feuer verbrannt, heißt es. Die waren löchrig, die waren einfach, ja, die standen praktisch nicht mehr. Und deswegen war Jerusalem wirklich eine freie Beute sozusagen für die Feinde. Und weißt du, in vielen Stellen kannst du sehen, die Kirche Jesu Christi, gerade in der westlichen Welt, in Deutschland auch besonders, in den letzten Jahren insgesamt, weißt du, wenn die Welt sie anschaut, dann sieht sie einfach wirklich teilweise diese niedergerissenen Mauern. Ja. Sie sieht dieses, wo sie sagt, da kann ich ja auch nicht mehr mit. Also, was du alles gehört hast die letzten Jahre, Kindesmissbrauch und was, all diese Sachen, verstehst du, alles ja unter dem Namen Kirche, ja, letztendlich. Also, das ist das Wirken des Feindes. Amen. Aber ihr Lieben, ich glaube, dass Gott sich damit nicht zufrieden gibt, sondern ganz tief in den Herzen von Söhnen und Töchtern weckt er einen Hunger und er zieht die Hungrigen zusammen und sie werden sich versammeln und sie werden gemeinsam diese Zentren der Herrlichkeit bilden, die einen Standard aufrichten und die Risse vermauern und die Mauern wieder aufbauen und die Stadt Gottes wieder herrlich machen. Amen. Halleluja. Amen. Und weißt du, was ich in dieser Vision gesehen habe, war, dass diese Herrlichkeitszentren, und egal, ob das bestehende Gemeinden sind, die da reingegangen sind, oder ob es neue Gemeinden waren, die entstanden sind, aber diese Herrlichkeitszentren, sie hatten Regierungsautorität über ihre Stadt und über ihre Region. Das heißt, sie haben praktisch, auch selbst wenn vielleicht trotzdem noch im Leib Christi noch das eine oder andere vielleicht chaotisch war, aber weißt du, die Liebe deckt die Menge der Sünden auch zu. Das heißt, sie haben einen Standard aufgerichtet der Herrlichkeit Gottes, aus dem heraus die Gemeinde Jesu neu in diese Autorität gekommen ist und neu einfach auch bestimmen konnte, wo es geistlich lang geht. Und ich glaube, das brauchen wir in dieser Zeit. Amen. Weil weißt du, der Feind versucht Zerstörung zu bringen, wo er nur kann. Wo immer er nur kann. Und ich bin von ganzem Herzen überzeugt, es macht allen Unterschied der Welt, ob es in deiner Stadt oder in deinem Dorf oder in deiner Region ein Regierungszentrum der Herrlichkeit Gottes gibt. Amen. Es macht allen Unterschied der Welt. Weißt du, der Begriff, den Jesus gebraucht hat, als er die Gemeinde in diese Welt eingeführt hat, ja, wie von euch wissen, wie er Gemeinde, was der Begriff, der griechische Begriff, den Jesus gebraucht hat für Gemeinde war? Ekklesia. Ekklesia. Und dieser Begriff Ekklesia, als Jesus ihn damals gebrauchte, hatte einen ganz klaren Bedeutungshintergrund. Die Menschen, die damals das Wort Ekklesia hörten, die dachten ganz konkret an einen griechischen Stadtstaat, ja, sogenannte Polis, ja, damals im alten Griechenland, ein griechischer Stadtstaat. Und in diesem Stadtstaat war es so, dass zu bestimmten Zeiten des Jahres wurden alle Wehrfähigen, beziehungsweise nicht nur Wehrfähigen, sondern diejenigen Männer ab 18 Jahren, die bereits Wehrdienst geleistet hatten, sie wurden herausgerufen zu einer Versammlung in der Mitte der Stadt auf einem Platz und haben dort über die Entscheidungen bestimmt für ihre Stadt. Das heißt, sie haben dort gemeinsam regiert. Ekklesia heißt die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und nicht irgendwelche Herausgerufenen und auch nicht zu irgendeinem Ziel, sondern es war die Gemeinschaft derer, die herausgerufen waren, um zu regieren. Amen. Um zu herrschen über die Geschicke der Stadt. Und Jesus hat gesagt, als Petrus bekannt hat, du bist der Christus, hat Jesus gesagt, auf diesen Fels werde ich meine Ekklesia bauen. Mit anderen Worten, ich werde meine Söhne und Töchter herausrufen, dass sie gemeinsam regieren in ihrer Stadt und in ihrer Nation. Nicht mit physischer Gewalt, nicht mit politischer Macht, sondern im Geist. Amen? Im Geist. Und weißt du, je mehr die Endzeit sich sozusagen formiert, umso mehr möchte ich in einer Stadt und einer Region leben, in der es ein Zentrum der Herrlichkeit gibt. Es ist so. Weißt du, es ist nicht ein Zufall, was irgendwo passiert oder nicht passiert. Schau, ich meine, die ganze Welt war erstaunt vor 2 Jahren, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Und jeder hat gesagt, die militärische Übermacht ist so groß. Kiew wird in wenigen Wochen fallen, wird eingenommen werden. Und die russischen Truppen standen kurz vor der Stadt. Und dann hast du so Berichte gehört, wie die Panzer sind im Kreis rumgefahren, die haben sich im Gebüsch verirrt, sind im Morast versunken. Und also chaotische Dinge. Und die Ukrainer haben sich natürlich auch geschickt verhalten. Klar, du kannst natürlich immer auch Gründe finden, militärische und so weiter, alles Mögliche. Aber weißt du, ich glaube, du musst manchmal hinter die Dinge gucken. Du musst hinter die Dinge gucken. Und ich weiß nicht, wie die Ukraine heute dastehen würde ohne solche Zentren der Herrlichkeit. Ich persönlich kenne zum Beispiel ein Zentrum der Herrlichkeit in Kiew, wo ich definitiv weiß, es ist ein Zentrum der Herrlichkeit. Es ist ein Freund von uns. Er ist Boris Krisenko, ist der Pastor der größten messianisch-jüdischen Gemeinde der Welt. Er hat schon bei uns in der Glory Life Schule auch gesprochen. Und als dieser Krieg losging und Kiew bombardiert wurde von den Russen, und das fing an dem Donnerstag an und sie haben immer am Samstag Gottesdienst, weil sie sind messianische Juden. Und ihre Gemeinde ist auf der einen Seite von diesem Dnepro-Fluss da in Kiew. Und viele der Gemeinde haben auf der anderen Seite gewohnt. Und dann war es so, dass die Regierung sagte, die Brücke ist gesperrt. Jeder, der über die Brücke fährt, wird beschossen und so weiter. Niemand hat sich getraut, aus dem Haus zu gehen. Niemand hat sich getraut, Gottesdienst zu machen. Aber diese Gemeinde hat sich versammelt, weißt du. Sie haben sich herausrufen lassen. Sie haben sich versammelt, mitten im Krieg. Das ging um die Welt, ja. Millionen von Menschen haben die YouTube-Videos dann gesehen. Sie haben das live gestreamt auch, ja. Millionen Leute haben das angeschaut. Also sie haben sich versammelt und sie haben den Herrn gepriesen und gelobt und sie haben sich nicht einschüchtern lassen. Und sie haben die Herrlichkeit Gottes freigesetzt über ihre Stadt. Ich weiß, es sind starke Beter auch, ja. Und, die sind gestanden, verstehst du? Aber weißt du, wo eine Gemeinde steht oder nicht steht, wenn es drauf ankommt, entscheidet sich nicht in dem Moment, wo es drauf ankommt, sondern entscheidet sich schon zuvor. Also als Corona kam, das war ja eine schwache Sache im Vergleich zu dem Krieg. Also mein Krieg ist noch viel heftiger als Corona. Aber weißt du, wie viele Gemeinden sind erstmal zusammengeklappt? Und obwohl man längst wieder hätte Gottesdienst machen können, haben sie keinen gemacht. Ja, aus Angst, aus was auch immer was heraus. Verstehst du? Und manche haben sich aufgelöst darüber. Tragisch. Aber weißt du, es entscheidet sich nicht in dem Moment, wo die Situation kommt, sondern es entscheidet sich schon vorher, wo du stehst. Und ich sag dir, Gott ruft in dieser Zeit Söhne und Töchter der Herrlichkeit, die stehen. Jetzt sage ich dir noch was. Du kannst nicht stehen aus deiner eigenen Kraft. Amen. Sondern die Autorität, weißt du, die Autorität ist nicht in deiner eigenen Kraft. Es ist nicht, weil du so toll bist oder so entschieden bist oder so ein Starker bist oder einfach so mutig bist oder irgendwas. Sondern es ist die Herrlichkeit Gottes, die dich stark macht. Amen. Es ist seine Gegenwart, die dich stark macht. Und wenn du diesen Lebensstil kultivierst von Hunger und von Glaube nach dem Wirken Gottes und dich versammelst und zusammentust mit anderen, die den gleichen Hunger und den gleichen Glauben haben, also dann formieren sich solche Zentren der Herrlichkeit, die, wenn es drauf ankommt, tatsächlich stehen und die den Unterschied machen. Also ich persönlich, du kannst anderer Meinung sein, ist mir egal, aber ich persönlich glaube, dass Kiew nicht eingenommen werden konnte durch die Truppen der Unfreiheit, weil das wäre es definitiv gewesen. Ja, die freien Gemeinden hätten sich nicht mehr unter der russischen Besatzung können sich nicht frei versammeln. Viele Pastoren sind erschossen worden und so weiter, von den freien Gemeinden jetzt, nicht von den Orthodoxen natürlich. Aber die Unfreiheit konnte nicht über Kiew kommen, weil es dort mindestens ein, ich weiß nicht, ob es noch andere gab, aber ich kenne halt jetzt das eine, aber es gab mindestens ein Zentrum der Herrlichkeit, das gestanden ist. Amen. Darauf kommt es an. Also ich könnte andere Geschichten aus der Geschichte der Menschheit erzählen. Ne? Zweiter Weltkrieg. Ja? Warum ist England nicht von Hitler eingenommen worden zum Beispiel? Gibt's, ich will jetzt nicht, weil sonst wird es zu lang. Aber da gibt es eine Geschichte dahinter. Eine geistliche Geschichte. Verstehst du? Wenn Gott Söhne und Töchter findet, die stehen in der Herrlichkeit, dann kann er durch sie regieren. Also ganz am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, als Chaos war über der Urflut, ja, da schwebte die Wolke, der Geist Gottes, seine Herrlichkeit über den Wassern. Und Gott sprach. Wie sprach er? Er sprach aus der Herrlichkeit. Er sprach in der Herrlichkeit. Und als er sprach, was heißt es da? Und Gott sprach, es werde Licht. Und dann wurde es so ganz, ganz allmählich, langsam ein bisschen funselig und dann allmählich dämmerig und irgendwann mal war es ein bisschen hell. Nein, Gott sprach und es war. Amen. Also wenn wir uns versammeln in der Herrlichkeit Gottes und wenn wir sprechen aus der Herrlichkeit Gottes und in der Herrlichkeit Gottes, dann geschehen Dinge. Das macht den Unterschied. Weißt du, die Gegenwart Gottes macht den Unterschied. Nicht unsere vielen Worte machen den Unterschied. Das denken wir manchmal, wenn wir nur oft genug plappern und oft genug das gleiche Gebet beten, dass es dann passiert. Also das ist nicht, was den Unterschied macht, sondern was den Unterschied macht, ist die Substanz, aus der heraus du betest. Amen. Und Gott hat uns ganz klar gesagt, welche Substanz er für uns hat. Jesus hat es gesagt, ich habe es gerade schon zitiert, Johannes 17, 22. Dieselbe Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und schau, welche Auswirkungen hat es bei Jesus? Sturm, schweige und verstumme. Und der Sturm schwieg. Im nächsten Moment waren sie an Land mit dem Boot, von der Mitte des Sees. Sofort. Warum? Weil Jesus sprach aus der Herrlichkeit. Und er hat gesagt, dieselbe Herrlichkeit habe ich euch gegeben. Die Frage ist, ob wir das glauben. Die Frage ist, ob wir uns damit verbinden. Und die Frage ist, ob wir uns von ihm einbauen lassen in diese Zentren der Herrlichkeit, die er jetzt aufrichtet in dieser Zeit, um zu regieren im Geist. Amen. Gott hat einen Platz für jeden Einzelnen von uns, weißt du? Gott positioniert auf seine Art und Weise. Das kann kein Mensch machen oder kontrollieren. Gott kann bestehende Gemeinden rufen in diese Dimension. Gott kann Einzelne rufen und sie zusammenführen. Ja, wir haben inzwischen bei Glory Life zum Beispiel haben wir über 40 Glory-Häuser an verschiedenen Orten, von Sachsen bis in die Pfalz und von der Nordseeküste bis in die Schweiz, ja, wo kleine Zentren der Herrlichkeit sind, wo sich Leute versammeln und gemeinsam diesen Hunger und diesen Glauben nach der Herrlichkeit Gottes haben. Ja, hier Glory Life Hamburg unter der Leitung von Christine ist auch so ein Ort, wo sich im Dormannsweg jetzt, ne, wo sich die Söhne, die hungrigen Söhne und Töchter versammeln. Also Jesus hat nicht gesagt oder auch nicht vorausgesetzt oder auch nicht, ich sag mal, nicht zur Voraussetzung gemacht, dass diese Zentren der Herrlichkeit perfekt sind. Also es geht nicht darum, perfekt zu sein. Du wirst keine perfekte Gemeinde finden. Amen. Es geht nicht darum, dass sie perfekt sind. Also auch die Urgemeinde. Ich meine, wie von euch würden zustimmen, dass die Urgemeinde ein Zentrum der Herrlichkeit war damals in Jerusalem? Ja, also ich meine, wenn wir da sind in Hamburg, dann können wir sagen, okay, dann Halleluja. Ja, täglich tat der Herr hinzu, die gerettet wurden, ja, und so weiter. Ich lese es gleich mal vor. Aber weißt du, war die Urgemeinde eine perfekte Gemeinde? War sie nicht? Du kannst sehen, die hatten auch ihre Schwierigkeiten. Amen, die haben sich gestritten, mal theologisch, zwischendurch, da haben sie gleich ein Konzil machen müssen, um es zu klären, ja, theologisch, wie ist es jetzt mit den Heiden und so weiter. Petrus und Paulus waren sich da, oder wer auch immer, oder Jakobus und Paulus waren sich nicht so einig und so weiter, mussten Sachen klären. Ein anderes Mal heißt es, dass die griechischen Gläubigen sich beschwert haben über die jüdischen Gläubigen, weil anscheinend die Witwen von den griechisch Gläubigen nicht so zum Zug kamen bei der diakonischen Betreuung, ja. Da mussten sie das klären. Also es war keine perfekte Gemeinde. Aber weißt du, was es war? Es war eine herrliche Gemeinde. Amen. Und warum war es eine herrliche Gemeinde? Ganz einfach, weil sie sich ausgerichtet haben, nicht auf das Irdische, sondern so wie Paulus gesagt hat, sind auf das, was droben ist, da wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Denn euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott und von dort her wird es offenbar. Das heißt, sie haben sich im Glauben auf das ausgerichtet, was droben ist. Und sie haben sich, das Zweite, sie haben sich entschieden, in der Liebe zu leben. Amen. Sie haben sich einfach entschieden, auch egal, welche Schwierigkeiten es mal gibt oder Probleme es mal gibt, in Liebe damit umzugehen. Und was heißt es in Liebe? In Liebe heißt in allererster Linie mal, mit der Demut und mit der Bereitschaft, eigene Fehler einzugestehen, um Vergebung zu bitten, anderen die Gnade ihnen zu vergeben, nicht Anstoß ins Herz reinzulassen. Ja, was heißt Liebe? Ich meine, Johannes 15 hat Jesus drüber gesprochen. Er hat gesagt, Johannes 15,9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot. Und jetzt sagt er eigentlich, was seine Gebote sind. Es ist nämlich eigentlich nur ein Gebot. Sagt nämlich, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wie ich euch geliebt habe. Da ist der Schlüssel. Wie ich euch geliebt habe. So wie Jesus uns geliebt hat, so sagt er, sollen wir einander lieben. Das ist die Art von Liebe, die er in diese Herrlichkeitszentren hineingegeben hat. Und dann erklärt das genauer, wie diese Art von Liebe aussieht. Vers 13, er sagt nämlich, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Also Zentren der Herrlichkeit, die Gemeinde der Zukunft, ist nicht eine perfekte Gemeinde in der Hinsicht, dass alle da schon perfekt sind und keiner noch irgendwelche Issues hat oder irgendwelche Flausen im Kopf oder irgendwelche, dass es keine Verletzungen mehr gibt, keine Möglichkeiten mehr, Anstöße zu nehmen. Nein, aber die wirklich hungrig sind nach dem Wirken Gottes und die seinen Verheißungen glauben, sie werden sich hingeben an das, was Gott tut. Und sie werden sich hingeben aneinander. Amen. Das heißt, sie werden eben nicht voneinander lassen, wenn es heiß wird, sondern sie werden aufeinander zugehen, sie werden Dinge bereinigen, sie werden Dinge klären und sie werden in Liebe vorangehen. Sie werden in Einheit vorangehen. Amen. Was heißt es? Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, heißt es. Amen. Das heißt, die herrliche Gemeinde ist nicht eine perfekte Gemeinde, aber es ist eine Gemeinde der Liebe. Amen. Und Gott ruft uns in solche Zentren der Liebe. Halleluja. Und weißt du, und eben, wichtig ist, Liebe ist nicht ein Gefühl. Oh, da fühle ich so die Liebe oder so irgendwas. Sondern Liebe ist eine Entscheidung in erster Linie. Es ist eine Entscheidung für die Hingabe. Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Und dann hat er gesagt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr einander liebt. Halleluja. Und dann kann die Herrlichkeit Gottes sich freisetzen. Amen. Wenn wir in dieser Liebe bleiben. Jesus hat gesagt, bleibt in meiner Liebe. Die Herrlichkeit Gottes setzt sich frei in dieser Liebe. Das ist eine Liebe des Glaubens. Es ist nicht eine Liebe, weißt du, es ist nicht eine Frage der Sympathie. Okay, ich liebe jetzt den Enno, weil er so sympathisch ist. Das ist auch sympathisch, ja, natürlich. Halleluja. Amen. Aber also das ist nicht der Punkt, verstehst du? Sondern es ist eine Liebe, die höher ist. Es ist nicht eine Frage von Sympathie oder Nicht-Sympathie. Ach, in der Gemeinde sind lauter Leute, die sind mir gar nicht sympathisch. Also wenn du in einer Herrlichkeitsgemeinde Teil sein willst, dann wirst du immer auch mit Leuten zusammen sein, mit denen du vielleicht vom Natürlichen her nie zusammen wärst. Oder du sagst, ja, die sind gar nicht, keine Ahnung, das ist nicht meine Schicht, das ist nicht meine, was weiß ich, die haben nicht meine Hobbys, die haben nicht mein Denken, was auch immer. Verstehst du? Aber es spielt keine Rolle. Wir sind ja nicht ein Kaninchenzüchterverein. Das gleiche Hobby. Ja. Amen. Sondern diese Zentren der Herrlichkeit sind Liebeszentren, wo Gott zusammenzieht mit diesem einen Ziel, die Herrlichkeit Gottes aufzurichten und zu regieren im Geist und die Wunder Gottes zu erleben. Halleluja. Und ich lese dir jetzt zum Schluss, lese ich dir vor, einfach wie die Bibel dieses erste Herrlichkeitszentrum in Jerusalem beschreibt, weil es wird ja klar beschrieben, wie das aussah. Es wird auch beschrieben, wie es zustande kam, dieses Herrlichkeitszentrum. Genauso wie ich gesagt habe, Jesus hat Menschen herausgerufen. Petrus hat gepredigt und es war definitiv keine, ich sag mal, keine seeker-friendly Predigt, die Petrus gehalten hat. Also keine Predigt einfach um Menschen, die Gott noch nicht kennen, zu gefallen, sondern der hat ihn ganz klar gepredigt. Er hat gesagt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Das ist schon deftig, ja. Also so nach dem Motto, ihr habt ein Problem, hat er denen gesagt. Ihr habt ein Problem, ja. Ihr habt Jesus gekreuzigt und jetzt hat Gott ihn von den Toten auferweckt, also Problem. Genau. Ziemlich Problem. Problemo. Ja. Und in Apostelgeschichte 2,37 heißt es, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Das heißt, es ging ihnen durchs Herz. Sie wurden überführt mit anderen Worten. Sie merken, wow, was haben wir gemacht? Wow, was haben wir getan? Wo waren wir eigentlich unterwegs? Wo haben wir eigentlich gelebt? Auf welchem Stern waren wir eigentlich? Auf welchem Planeten waren wir eigentlich zu Hause? Puh, wir haben alles falsch eingeschätzt. Und deswegen kommen sie zu Petrus und sagen, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße. Amen. Das ist die Botschaft, die heute gern jeder hören möchte. Tut Buße, kehrt um. Amen. Die beste Botschaft der Welt. Kehrt um, ändert euer Denken und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Mit anderen Worten, empfangt die Vergebung genau durch den, den ihr gekreuzigt habt. Empfangt Vergebung und lasst euch genau auf diesen Namen taufen. Und sie haben es gemacht. Und er hat noch verschiedene andere Sachen gesagt. Das heißt, mit vielen Worten legte er Zeugnis ab, ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Mit anderen Worten, lasst euch herausrufen. Gott ruft heraus in dieser Zeit. Also Gott ruft auch heraus aus religiösen Systemen. Gott ruft heraus aus irgendwelchen, weißt du, bloßen Hüllen, Traditionshüllen, die nicht gefüllt sind. Verstehst du? Ich habe nichts gegen Tradition, überhaupt nicht. Wenn es gefüllt ist, verstehst du? Wenn Katholiken dastehen und den Herrn anbeten von ganzem Herzen, weißt du, dann ist das genauso kostbar, wie wenn es evangelische oder freikirchliche oder charismatische oder Pfingste tun, dann ist auch ganz egal, ob sie es mit Gesangbuch tun oder ohne Gesangbuch. Auf das Herz kommt es an. Aber Gott hasst religiöse Systeme. Amen. Die schärfsten Feinde von Jesus waren religiöse Systeme im Endeffekt, in den Köpfen. Ja. Also, er sagt, lasst euch retten aus diesem Geschlecht. Und dann heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, also die das annahmen, was er sagte, ließen sich taufen und dann, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das heißt, sie wurden zusammengerufen. Also das ist das, was wir heute manchmal in unserer individualistischen westlichen Gesellschaft irgendwie nicht ganz checken. Manche Leute lassen sich taufen, weil sie sagen, ja, ich will zu Gott gehören. Und dann laufen sie alleine weiter. Das war nicht so in der Bibel. Nachdem sie sich haben taufen lassen, wurden sie hinzugetan. Das heißt, sie wurden zusammengezogen und das nicht zu knapp. Wenn du weiterliest, heißt es nämlich, Vers 42, es heißt, sie verharrten aber. Also sie blieben da drin, in der Lehre der Apostel. Das war das Erste, in der Lehre der Apostel, in der Lehre. Also, es ist tatsächlich so, manche denken, ach, die Lehre ist gar nicht so wichtig, Hauptsache wir haben eine Beziehung zu Jesus und so. Also die Sache ist die Lehre bestimmt das, was du nachher lebst. Die Lehre bestimmt dein Leben. Amen. Und deswegen macht es schon allen Unterschied der Welt, was in einer Gemeinde gelehrt wird oder nicht gelehrt wird. Das, was nicht gelehrt wird, findet nicht statt. Das, was gelehrt wird, hat das Potenzial stattzufinden. Ob es immer schon perfekt stattfindet, ist die andere Frage, aber es hat das Potenzial stattzufinden. Amen. Was nicht gelehrt wird, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, warum passieren bei uns in der Gemeinde nicht so viele Heilungen? Und dann frage ich und sage, ja, werden bei euch Zeugnisse erzählt? Wird bei euch darüber gepredigt, dass Jesus heilt? Wird das Wort Gottes gelehrt? Durch seine Wunden sind wir geheilt? Und dann sagen sie, ja, bei uns wird so gesagt, ja, Gott kann schon heilen, aber meistens macht das nicht. Ja, wenn das die Lehre ist, dann darfst du dich nicht wundern, dass du genau das erlebst. Dass es nämlich meistens nicht macht. Weil so ist es ja gelehrt. Ja, ist so. Verstehst du? Das, was gelehrt wird, findet statt. So einfach. Deswegen ist schon wichtig, mit welchem Lehrgebäude auch du dich eins machst. Weißt du, damals in der Apostelgeschichte war es sehr einfach. Da gab es nur eine Gemeinde in Jerusalem. Da gab es nur eben die 12 Apostel und, oder ja, genau, 12 waren es ja dann wieder. Diese 12 Apostel und die haben die Lehre bestimmt. Und es war die Lehre einfach, in der sind sie geblieben. Heute haben wir in der christlichen Landschaft weltweit gesehen so viele Lehrgebäude, die sehr unterschiedlich sind in vielen Punkten. Gerade zum Beispiel in puncto Heilung gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und Abstufungen und so weiter. Aber auch in Bezug auf viele andere Dinge. Ja. Weißt du, was ich dir empfehle? Ich empfehle dir, dich für ein Lehrgebäude zu entscheiden. Amen. Verstehst du? Weißt du, und ich sag nicht, dass ich oder wir bei Glory Life das einzig wahre Lehrgebäude haben. Aber und ich sage, okay, wenn du dich gern für ein anderes Lehrgebäude entscheidest, ist auch okay, aber entscheide dich für ein Lehrgebäude. Weißt du, worin möchtest du leben? Was möchtest du erleben? Wenn du immer von 5 verschiedenen Quellen einfach ziehst und dich nie richtig entscheidest, dann sind 2 Folgen. Erstens, du gehörst nie irgendwo richtig dazu, weil du immer auf 5 Hochzeiten tanzt, ja? Schon allein von der Lehre her. Und zweitens, dein Leben ist immer irgendwie zerrissen, weil der eine sagt das und der andere sagt das und dann sagst du, ja, aber da habe ich jetzt das gehört und da habe ich jetzt das gehört. Weißt du, Gott hat kein Problem damit, du musst doch nicht Angst haben, dass du was verpasst, wenn du dich für ein Lehrgebäude entscheidest. Es wird dir helfen. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Apostolische Lehre. Ja? Also Lehre natürlich, nicht irgendein Lehrgebäude, ja, sondern schon das, das auf dem Evangelium fundiert ist. Ja, das klar das Evangelium im Zentrum hat, das Wort Gottes, das ganze Wort Gottes von Genesis bis Offenbarung im Blick hat und es aus dem Evangelium heraus, das ist das, was ich dir empfehle, wofür ich mich entscheiden würde, ein Lehrgebäude, das die ganze Bibel aus dem Blickwinkel des Evangeliums heraus auslegt. Amen. Wo Jesus das Zentrum der ganzen Bibel ist. Das empfehle ich dir. Nur mal so ganz allgemein gesprochen. Aber auch in all den anderen Sachen, ich empfehle dir, dich für eine Richtung zu entscheiden. Ja, weil wenn du auf der einen Seite dann, wenn es drauf ankommt, weißt du, du bist krank und dann gehst du in eine Gemeinde, in der wird dir gesagt, ja, durch die Wunden Jesu bist du bereits geheilt. Du kannst das in Anspruch nehmen, im Glauben, du kannst das nehmen und wir machen uns da eins mit dir, dass du das empfängst. Und dann sagst du, ja super, Halleluja, ich habe es ergriffen im Glauben und darin gehe ich. Und dann gehst du in eine andere Gemeinde und da wird dir gesagt, ja woher weißt du das, ob Gott es bei dir auch tun will. Vielleicht will er dich was lehren, vielleicht will er dich da jetzt durchführen oder was. Ja, dann bist du wieder verwirrt. Dann hast du wieder eine andere Lehre und dann, weißt du, dann funktioniert weder das eine noch das andere richtig. Verstehst du? Deswegen ist es so wichtig, entscheide dich für ein Lehrgebäude. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Zweitens, sie verharrten in der Gemeinschaft. Das hatten wir schon. Sie ließen sich nicht auseinanderbringen, mit anderen Worten. Amen. Also die Stärke der Gemeinde Jesu liegt in der Einheit. Die Stärke in der Gemeinde Jesu liegt nicht darin, dass irgendeiner wieder irgendeine neue Lehre irgendwo gefunden hat und sagt, jetzt weiß ich was, was du nicht weißt. Wieder irgendein neues Video von, weiß ich, von Timbuktu, wo, oh, den Aspekt, den hatten wir jetzt noch nie. Wieder ein neues Buch, 5 Schritte zum wahren Durchbruch. Bis zum nächsten Buch, wo es dann 7 Schritte zum vollen Durchbruch sind. Verstehst du? So kannst du die Gemeinde Jesu beschäftigen und sie wird nie an irgendeinem Punkt durchbrechen. Also deswegen ist so wichtig, die Gemeinschaft. Amen. Die Gemeinschaft korrigiert, die Gemeinschaft justiert dich wieder ein, die Gemeinschaft bringt dich wieder in den richtigen Flow. Amen. Also jeder von uns braucht es, jeder von uns muss wissen, mit wem stellt Gott mich zusammen, verstehst du? Und da weiß ich dann auch, okay, gut, das ist wichtig, was die sagen und es ist wichtig, was da passiert und es ist wichtig für mich, das ist mein Leben. Verstehst du? Für die, damals in der Apostelgeschichte, war es ihr Leben. Und deswegen verharrten sie in der Gemeinschaft. Das heißt ja, nachher heißt es ja täglich sogar. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Oh, manche Christen beschweren sich schon, wenn sie 2-mal die Woche in eine Gemeinde gehen sollen. Ja, das ist ein völlig anderes Level. Da war es täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Und es musste denen keiner sagen, keiner musste sie zusammenprügeln, sondern die wollten das. Warum wollten sie das? Weil sie hungrig waren. Und weil sie voller Glauben waren und weil sie eins waren und weil sie wussten, wenn wir zusammenkommen, dann passiert was. Halleluja. Amen. Weißt du, wo deine Leute sind, mit denen du dich versammeln kannst, wo du weißt, wenn wir uns versammeln, dann passiert was. Weißt du, vielleicht kommst du nicht hier aus Hamburg, sondern aus irgendeiner Gegend, wo es vielleicht weit und breit scheinbar keine Herrlichkeitsgemeinde und Zentrum oder irgendwas gibt, wo wirklich Gott sich manifestieren kann. Weißt du was? Dann empfehle ich dir zu beten, dass Gott hungrige Leute um dich herum erweckt und vielleicht will er, dass du dein Haus öffnest und vielleicht beginnt bei dir ein Herrlichkeitszentrum. Amen. Weil Gott hat seine Leute überall, ich sag's dir. Gott hat seine Leute im Osten, Gott hat seine Leute im Westen, Gott hat seine Leute im Norden, Gott hat seine Leute im Süden und Gott hat seine Leute sogar in der Mitte. Halleluja. Preist den Herrn. Also, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Mit anderen Worten, das Zweite, und das sind die zwei Standbeine der Liebe, ja. Was hat Jesus gesagt, als er gefragt wurde, was ist das größte Gebot? Er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Das ist das erste und größte Gebot. Ja? Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, die Liebe hat immer zwei Ebenen. Die vertikale Ebene und die horizontale Ebene. Die horizontale Ebene ist die Ebene der Gemeinschaft. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Die vertikale Ebene ist, sie verharrten im Brechen des Brotes, also im Abendmahl. Morgen Abend werden wir übrigens Abendmahl feiern, zusammen im Dormansweg, beim Intensivabend. Ich lade dich herzlich ein, dabei zu sein. Ja, sie verharrten in dieser Ausrichtung auf Jesus, auf Gott, in den Gebeten. Das ist die Gemeinschaft mit Gott, im Abendmahl. Darin verharrten sie. Und dann siehst du die Konsequenz. Beziehungsweise eine Sache müssen wir noch vorher lesen, da kommt nämlich noch, alle gläubig gewordenen waren aber beisammen und hatten alles gemeinsam. Damals sogar wirtschaftlich, ja, das war nicht Kommunismus. Ja. Das haben manche verwechselt, die dachten, wir müssen nur einfach Kommunismus machen, dann wird alles gut. Nein, weißt du, das war spontan vom Heiligen Geist bewirkt. Das war einfach die Liebe, die sie so zusammengezogen hat und die das einfach bewirkt hat damals. Und es war natürlich auch wiederum eine ganz andere Umgebung als heute, ist auch klar. Aber entscheidend ist, weißt du, vom Herzen her ist das entscheidend. Sie hatten alles gemeinsam. Weißt du, das ist so, Paulus hat gesagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Das heißt mit anderen Worten, okay, wenn in meiner Gemeinde, in meinem Herrlichkeitszentrum irgendwo eine Not ist, dann mache ich sie mir zum Herz. Oder nehme ich sie mir zu Herzen. Ja, verstehst du? Das heißt alles gemeinsam haben. Wenn ich eine Not habe, dann teile ich meine Not. Und vielleicht habe ich manchmal den Eindruck, dass andere sich um meine Not nicht so kümmern. Dann ziehe ich mich nicht selbstmitleidig zurück und sage, keiner interessiert sich für mich und jammer, jammer und hier ist überhaupt keine Liebe und so weiter. Sondern ich entscheide mich selber, die Liebe zu leben. Amen. Um Gott zu vertrauen, dass die Liebe am Ende den Durchbruch hat. Also wir tendieren immer dazu zu empfinden, dass wir natürlich viel mehr lieben als die anderen. Und viel mehr in der Liebe sind als die anderen. Dass wir die anderen viel mehr lieben, als sie uns lieben. Das ist immer tendenziell, sage ich mal, unsere Wahrnehmung meistens, die meiste Zeit. Und da kommen dann diese ganzen Anstöße her. Aber weißt du, Jesus hat gesagt, wir sollen uns für diese bedingungslose Liebe entscheiden, für die er sich entschieden hat. Er hat uns bedingungslos geliebt. Er hat sich uns hingegeben, als wir noch Sünder waren. Er hat sich uns nicht hingegeben, weil wir perfekt waren oder weil wir ihm irgendwas geboten hätten oder weil wir irgendwas für ihn getan hätten. Er hat sich nicht mal hingegeben, weil er gedacht hat, oh ja, wenn ich mich ihnen hingebe, dann werden sie sich mir hingeben. Viele haben sich ihm nicht hingegeben, obwohl er sich hingegeben hat. Viele. Bis heute. Ich meine, wie viele Menschen geben sich Jesus hin auf dieser Welt? Weißt du, wie viele Menschen haben wir momentan? 8 Milliarden oder 7? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 8 inzwischen, genau. Also 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben die Chance, eine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus Christus zu haben. Aber das haben nicht alle. Aber er hat sich trotzdem hingegeben für jeden. Und es ist für alle 8 Milliarden. Amen. Ohne Ausnahme. Halleluja. Und das ist unsere Art von Hingabe, für die er uns bestimmt hat. Halleluja. Okay, wir lesen weiter. Sie hatten alles gemeinsam. Dann heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, habe ich schon gelesen, brachen zu Hause das Brot, das Abendmahl, nahmen Speise, und jetzt kommt was Tolles, mit Jubel! Halleluja! Weißt du, das Geniale ist, wo die Liebe ist, ist die Freude nicht weit. Halleluja. Wo die Herrlichkeit Gottes ist, ist die Freude nicht weit. Psalm 16, 11 heißt es, vor seinem Angesicht ist was? Freude in Fülle. Halleluja. Weißt du, niemand kann mir sagen, dass er jeden Tag in der Herrlichkeit Gottes ist und dann so durch die Landschaft läuft. Das funktioniert nicht. Wenn du täglich in der Herrlichkeit Gottes bist, dann sieht man dir das an, dann ist da eine Freude, dann ist da etwas von innen heraus, dann ist da einfach ra. Yes, so ist es. Amen. Sie hatten Jubel. Halleluja. Es war eine Gemeinde der Freude. Ja, Jubel ist überströmende Freude. Jubel ist extreme Freude. Ist dir schon klar? Ja? Die waren nicht nur so ein bisschen freudig da. So leicht freudig beschwingt, sondern jubelnd freudig. Amen. Halleluja. Jubel. Sie nahmen Speise mit Jubel. Schlichtheit des Herzens. Also wie Kinder. Ja? Dann heißt es, sie lobten Gott. Das war auch etwas, was ich gesehen habe, wirklich in dieser Vision, in diesen Herrlichkeitszentren. Ich habe diesen Herrlichkeitslobpreis gesehen. Ich habe diese Dimension von Lobpreis gesehen, die Engel freisetzt, so wie wir es heute Abend erlebt haben. Wollen wir mal dem Lobpreisteam einen kräftigen Applaus geben, auch die uns geleitet haben heute Abend. Also Lobpreis, der den Himmel freisetzt. Herrlichkeitslobpreis. Also der den Himmel auf die Erde bringt. Das ist die Art von Lobpreis in diesen Herrlichkeitszentren in dieser Zeit. Und weißt du, was ich gesehen habe, auch in dieser Vision? Ich habe gesehen, wie diese Zentren an verschiedenen Orten aufgewachsen sind und immer stärker wurden und immer größer wurden. Und dann haben sie begonnen, sich untereinander zu verbinden. Die ganzen Herrlichkeitszentren. Und als das passiert ist, habe ich gesehen, dass die ganze Erde überflutet wurde. Wie Habakkuk 2, Vers 14 sagt, die ganze Erde wird erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie die Wasser die Meere bedecken. Amen. Halleluja. Von diesen Herrlichkeitszentren geht Überflutung aus. Und das kannst du hier auch sehen. Vers 47, wir sind kurz vorm Ende. Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Das heißt, sie hatten Ausstrahlung in ihre Umgebung hinein. Die Menschen haben sie beobachtet und sie haben gesagt, wow. Manche, weißt du, vielleicht, die waren gar nicht gläubig, aber die haben sie sich angeschaut und gedacht, wow, ich bin zwar nicht gläubig, aber irgendwie, das sind schon besondere Menschen. Da ist schon was bei denen. Die haben das gespürt, weißt du. Die waren nicht die gleichen Streithähne wie die anderen und die waren nicht so kriegscremig, die haben nicht die ganze Zeit über ihre Krankheiten gejammert wie die anderen oder sich beschwert, dass alles nur übel mit ihnen meinen oder so, sondern die haben gejubelt und die waren voller Freude und die waren gut drauf und die haben die Kranken geheilt und die haben die Gebundenen befreit und die haben Zeugnisse gegeben, was Gott alles tut in ihrer Mitte. Und die Menschen haben das gesehen und dann heißt es Vers 47, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Halleluja. Mit anderen Worten, diese Herrlichkeitszentren haben Ausstrahlung in ihre Umgebung hinein. Halleluja. Willst du Teil eines solchen Herrlichkeitszentrums sein? Also ich glaube, das ist das, was Gott jetzt in dieser Endzeit tut. Das ist sein Plan. Die Zeit ist nicht mehr da, wo wir irgendwie so Gemeindespielchen spielen. Irgendwelche Gemeinden, die sich treffen und dann diskutieren, ob der Teppich lieber blau ist oder rot ist oder keine Ahnung oder... Das ganze Gemeindeprogramm dreht sich nur darum, irgendein schönes Gebäude zu bauen oder irgend sowas, weißt du? Nein, sondern Söhne und Töchter, die hungrig sind nach der Herrlichkeit Gottes und nach all dem Übernatürlichen, was darin enthalten ist. Amen. Die sich versammeln und wie ein Mann den Himmel auf die Erde bringen. Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Ich möchte einfach für uns alle beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Werk, das du in dieser Zeit tust. Ich danke dir, Herr, dass du deine Söhne und deine Töchter zusammenziehst und zusammenrufst in dieser Zeit, Herr. Dass du einen Standard aufbrichtest in dieser Zeit der Überflutung mit Finsternis in unserer Welt, um uns herum, Krieg und Nöte und Probleme und Ängste und was auch immer, Bosheit, dämonische Mächte, überall, wo wir hinschauen, Herr. Aber du richtest einen Standard auf, Herr. Und dieser Standard ist die Herrlichkeit Gottes. Dieser Standard wird aufgerichtet durch Jesus Männer und Jesus Frauen, die wirklich entschieden sind, ihren Platz einzunehmen Und Vater, ich bete heute Abend für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Herr, dass er seinen Platz einnimmt, dass sie ihren Platz einnimmt in dieser Bewegung deines Geistes in dieser Zeit, Herr. Herr, dass niemand mehr irgendwo alleine herumsurft und herumläuft, sondern dass du jeden verbindest in der richtigen Weise, Herr, mit anderen, die hungrig sind, Herr, mit anderen, die suchend sind, Herr, mit anderen, die sich ausstrecken und die entschieden sind, dem Wort Gottes zu glauben. Und ich danke dir, Herr, dass du Zentren der Herrlichkeit aufrichtest, Herr, in bestehenden Gemeinden, in Denominationen, in Konfessionen, aber auch neue Gemeinden, freie Gemeinden, Herr. Danke, Herr, dass du es aufrichtest, Herr, durch die ganze Bandbreite hindurch, dass du Herrlichkeitszentren aufrichtest, Herr. Und dass jeder seinen Platz darin findet, dass du jedem zeigst, wo er sich verbinden soll und wo er dazugehört. Danke, Herr, dass du jedem dieser 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten die Tür geöffnet hast, Herr. Sodass es niemand gibt, Herr, für den du keinen Platz hättest, Herr, in deiner Ekklesia, Herr. Danke, Jesus, auch heute Abend, Herr, dass egal, wo jemand herkommt heute Abend, vielleicht bist du heute Abend hier und du sagst, ja, ich habe noch irgendwie noch gar keinen Platz irgendwie in der Gemeinde oder auch, ich weiß auch noch gar nicht meine Beziehung zu Gott, ich weiß gar nicht, was damit eigentlich ist. Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich wirklich ein Kind Gottes bin. Weißt du, da ist ein Platz für dich. Da ist ein Platz für dich in seiner Herrlichkeits-Ekklesia. Da ist ein Platz für dich. Und alles, was es braucht, ist, dass du Ja dazu sagst und du sagst, ja, ich nehme meinen Platz ein. Ja, ich möchte das. Jesus, führ mich durch deinen Geist. Vielleicht bist du hier und du hast bisher ohne Jesus gelebt. Du hast fern von ihm gelebt. Also die Bibel sagt, der Geist Gottes bezeugt uns, wenn wir Kinder Gottes sind. Vielleicht bist du hier und du bist dir nicht sicher, ob du ein Kind Gottes bist. Weißt du, Gott möchte dir heute Abend diese Sicherheit geben. Gott möchte dir heute Abend diese Gewissheit geben. Gott möchte dich heute Abend wirklich, weißt du, es geht nicht darum, dass du irgendwo Mitglied wirst im rechtlichen Sinn oder so irgendwas, dass du irgendwo eintrittst, sondern es geht darum, dass du ein Teil wirst seiner Herrlichkeitsekklesia und dass du ein Teil wirst von ihm selber, dass du ein Freund Gottes wirst, ein Kind Gottes wirst. Er ruft dich zu sich, er ruft dich an sein Herz. Und wenn du heute Abend hier bist, gerade jetzt an der Stelle, wenn du hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du zu Gott gehörst, dass du ein Kind Gottes bist, dass du errettet bist, wenn du noch nicht diese Sicherheit hast, dann gerade jetzt, da wo du bist, möchte ich einfach mit dir und für dich beten. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du sagst, ja, ich möchte heute Abend nicht hier nach Hause gehen, ohne diese Gewissheit in meinem Herzen, wirklich zu ihm zu gehören. Weißt du, damit beginnst. Zuerst gehörst du zu ihm und dann gehörst du zu seiner Gemeinde. Wenn du zu ihm gehörst, wird er dir zeigen, wo du dazugehören sollst, auch was die Gemeinschaft angeht. Aber zuerst musst du zu ihm gehören. Vielleicht hast du nicht diese Gewissheit, zu ihm zu gehören. Vielleicht ist das alles für dich, alles, was hier passiert, du fühlst dich da wie getrennt, du fühlst dich vielleicht wie ein Zuschauer, der sagt, ah, ich gucke mir das so an, ich bin da irgendwie außen. Aber weißt du, die Bibel sagt, er möchte die, die sich fern fühlen, er möchte sie nahe haben, er möchte sie an seinem Herzen haben, er möchte genau dich. Du stehst da im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Und wenn du sagst, Herr, ich möchte einfach gerne zu dir gehören und du möchtest, dass ich da mit dir und für dich bete, weil ich möchte einfach für dich und mit dir beten, weil die Bibel sagt uns ganz klar, wie wir einfach zu diesem Kind Gottes werden, ja, so viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Und ich möchte dir einfach helfen, ihn aufzunehmen und ihn wirklich in deinem Leben zur Nummer 1 zu machen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das, dass du mir einfach dabei hilfst, dass du mit mir und für dich betest, dann einfach da, wo du bist, streck einfach gerade deine Hand aus, sodass ich sehen kann, mit wem ich und für wen ich da gerade jetzt beten kann. Streck einfach deine Hand aus und gib mir einfach ein Zeichen, dass ich sehen kann. Ist da jemand? Er sagt, ja, ich möchte einfach gerade jetzt das Festmachen vor Gott, vor Jesus, dann streck einfach deine Hand aus. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du ein Kind Gottes bist, jetzt soll diese Gewissheit in dein Herz kommen. Ist jeder hier sich sicher, dass er ein Kind Gottes ist? Okay, frag mal deinen Nachbarn, bist du dir sicher, dass du ein Kind Gottes bist? Und wenn er sagt, ja, ich bin mir nicht so sicher, dann frag ihn, ob er nicht heute Abend sicher werden möchte. Halleluja. Okay. Okay, ist jetzt irgendjemand da, der sagt, ah, ich glaube, ich brauche doch dieses Gebet? Dann streck einfach deine Hand aus. Okay, ist jemand da, der sagt, ja, ich brauche dieses Gebet? Dann streck einfach deine Hand aus. Wenn nicht, dann machen wir einfach weiter. Aber wenn du da bist und sagst, ja, ich brauche das, dann wollen wir jetzt beten. Ist da hinten jemand? Ich sehe da Hände. sie betet an, oder was? Ja, okay. Also, weil wenn wir sicher sind, wenn wir alle sicher sind, dass wir Kinder Gottes sind, dann können wir alle als diese Herrlichkeits-Ekklesia zusammen regieren gerade jetzt. Und dann können wir seine Herrlichkeit hier auf dieser Erde freisetzen. Amen. Dann sind wir tatsächlich eine mächtige Versammlung heute Abend hier. Also die Macht dieser Herrlichkeits-Ekklesia ist nichts weniger als die zukünftige Welt Gottes, die Welt der Herrlichkeit Gottes, ins Jetzt dieser Welt hineinzuholen. Alles, was für diese Welt noch Zukunft ist, holen wir als Herrlichkeitsgemeinde ins Jetzt. Also in Offenbarung 21 heißt es von dieser herrlichen, endgültigen, herrlichen, von diesem himmlischen Jerusalem, das eines Tages diese Welt komplett ersetzen wird. Ja? Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und da heißt es wird keine Tränen mehr geben, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, nichts wird mehr sein. Und dann sagt 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, und ich zitiere es jetzt nach der Basisübersetzung, wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zu dieser neuen Schöpfung. Dann ist er bereits ein Teil dieser zukünftigen Welt. Also deswegen ist es vollkommen normal, dass durch Kinder Gottes Wunder passieren hier auf dieser Erde. Das, was einfach Menschen dann Wunder nennen, weil das ist nichts anderes, als dass einfach die zukünftige Welt Gottes ins Jetzt dieser Zeit kommt. Da, wo es kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod mehr gibt, keine Krankheit mehr gibt, das kommt in diese Zeit hinein. Amen. Das ist gewaltig. Also manchmal sagen Ärzte, weil Ärzte können ja auch Dinge tun. Ja? Ist ja nicht so, dass Ärzte nichts können. Ja? Sie haben ja auch Möglichkeiten, Menschen zu helfen und es ist auch gut. Und dann sagen sie, okay, ich gebe ihnen dieses Medikament und in 6 Wochen werden sie wieder gesund sein, als Beispiel. Oder sie machen ihren Gips zum Beispiel. Wenn du ein Bein gebrochen hast, sagen sie, in 6 Wochen ist es wieder gut. Ja? Aber weißt du, als Herrlichkeits-Ekklesia haben wir die Autorität und die Macht von Gott bekommen, all das, was in der Zukunft ist, ins Jetzt zu holen. Amen. Weißt du, was ist ein Heilungswunder? Ein Heilungswunder ist nichts anderes als ein Zeitverkürzungswunder. So kannst du es auch betrachten. Ein Heilungswunder ist nichts anderes als ein Zeitverkürzungswunder. Weil wie von euch wissen, eines Tages, wenn du körperlich stirbst und im Himmel bist, dann wirst du 100% gesund sein. Amen. Also wenn du jetzt eine kaputte Bandscheibe hast zum Beispiel, im Himmel wirst du sie nicht mehr haben. Wenn du jetzt einen Tumor in deinem Körper hast, im Himmel wirst du ihn nicht mehr haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du dahin kommst oder bis der Himmel zu dir kommt. Amen. Ein Heilungswunder ist nichts anderes als ein Zeitverkürzungswunder. Wie von euch brauchen heute Abend ein Zeitverkürzungswunder? Amen. Ja, wo vielleicht Ärzte gesagt haben, ja, da können wir nichts tun. Das werden sie ihr Leben lang behalten. Das wird ihr Leben lang ein Problem für sie sein. Muss nicht so sein. Amen. Weil tatsächlich im Himmel gibt es dieses Problem nicht mehr. Und als Herrlichkeitsgemeinde holen wir die Zukunft ins Jetzt. Amen. Wir holen den Himmel ins Jetzt. Halleluja. Preist den Herrn.